Lasse Vögel ziehen, hoch über Land und Meer. Und wo sie erscheinen, da fliehen die Feinde von ihnen her. Sie lassen jetzt fallen vom Himmel den großen Kern. Sie schlagen die Ehren im Gallen, den bitteren Blicken im Herrn. Hier sind die Waffen und Armen herum, mit England, mit England, mit England, mit England, mit England.